Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. In verse 17, the Apostle John continues. In Vers 17 fährt der Apostel Johannes fort. All unrighteousness is sin, but there is sin that does not result in death. Alle Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde, die nicht zum Tod führt. And as I already said yesterday, this is a discussion that's been going on for as long as I remember. Wie ich gestern schon sagte, gibt es diese Diskussion schon so lange, wie ich mich erinnern kann. And in my understanding, the only sin that leads to death is the blasphemy of the Holy Spirit. Therefore, this is how I understand this, and I've never found somebody who's given me an answer or an interpretation that is more satisfying. Nach meinem Verständnis ist die einzige Sünde, die zum Tod führt, die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Deshalb verstehe ich es so, wie ich es erklärt habe, und ich habe nie jemanden gefunden, der mir eine befriedigendere Antwort oder Auslegung gegeben hat. But as I said, I'm not saying this is what it has to be, because John doesn't explain what this sin is, so we just can assume it. Aber wie gesagt, ich sage nicht, dass es das bedeuten muss, denn Johannes erklärt nicht, was diese Sünde ist, also können wir es nur vermuten. Now let's go to verse 18. Gehen wir zu Vers 18. We are convinced that everyone fathered by God does not make sinning a way of life, because the Son of God protects the child of God and the evil one cannot touch him. Wir sind überzeugt, dass jeder, der von Gott geboren ist, Sünde nicht zu seinem Lebensstil macht, denn der Sohn Gottes schützt das Kind Gottes und der Böse kann ihn nicht antasten. Do you remember we talked early on in the previous chapter? Weißt du noch, worüber wir im vorigen Kapitel gesprochen haben? Where he also connected sin and the evil one, and we've overcome the evil one of the world. Wo Johannes auch eine Verbindung zwischen der Sünde und dem Bösen herstellt und dass wir den Bösen und die Welt überwunden haben. And here John is reaffirming what he's already said in the fourth chapter. Hier bekräftigt Johannes, was er bereits im vierten Kapitel gesagt hat. Here's basically what John is saying. Johannes sagt im Grunde, that if we are fathered by God, if we are true children of God, dass wenn wir von Gott geboren sind, wenn wir wahre Kinder Gottes sind, we cannot live a lifestyle of sin that doesn't even fit together. Wir keinen sündigen Lebensstil führen können. Das passt gar nicht zusammen. And then I like how he says that because it's Jesus who protects the child of God from the evil one. Mir gefällt, wie er dann sagt, dass es Jesus ist, der das Kind Gottes vor dem Bösen beschützt. Look, my friend. Schau, mein Freund. There is no demon and no devil and no hell and no evil world that can make a Christian sin. Es gibt keinen Dämon, keinen Teufel, keine Hölle und keine böse Welt, die einen Christen zum Sündigen zwingen kann. The Bible is very, very clear. In the context of sin, we are protected by Jesus, therefore we cannot be made to sin. Die Bibel ist sehr, sehr klar. Wenn es um Sünde geht, werden wir von Jesus beschützt. Deshalb können wir nicht zur Sünde gezwungen werden. Do you remember that I've said that Christians usually sin for two reasons? Weißt du noch, dass ich gesagt habe, dass Christen normalerweise aus zwei Gründen sündigen? Once because they want to sin, which of course is not the norm. Erstens, weil sie sündigen wollen, was natürlich nicht die Norm ist. It is not the normal way for Christians to do to choose and desire a lifestyle of sin. Es ist nicht normal, dass Christen einen sündigen Lebensstil wählen und wünschen. But the other reason why Christians sin because they've been taught religion and don't know the victory they have over sin. Aber der andere Grund, warum Christen sündigen, ist, dass sie Religion gelehrt bekommen haben und nichts von ihrem Sieg über die Sünde wissen. Once we believe the right thing, and we've talked about this here in this devotional about one chapter John, that we don't have to sin. Wenn wir das Richtige glauben, und darüber haben wir hier in einer Andacht zum ersten Kapitel des ersten Johannesbriefes gesprochen, müssen wir nicht sündigen. So once we believe the right thing, it is almost impossible for us to habitually live in sin and permanently be overcome by it. Wenn wir also das Richtige glauben, ist es für uns fast unmöglich, gewohnheitsmäßig in der Sünde zu leben und dauerhaft von ihr überwältigt zu werden. I love the assurance that John gives the Christians that Jesus himself protects us, that we cannot be made to sin by the devil. Ich liebe es, wie Johannes den Christen versichert, dass Jesus selbst uns beschützt, dass wir nicht vom Teufel zur Sünde gezwungen werden können. We are untouchable, we are safe, we are secure, we are protected. Wir sind unantastbar, wir sind sicher, wir sind geborgen, wir sind geschützt. I have met, unfortunately, a good number of Christians who actually believe that the devil can make them sin. Leider kenne ich eine ganze Reihe von Christen, die tatsächlich glauben, dass der Teufel sie zum Sündigen zwingen kann. These people said, Reinhard, I really didn't want to, but I just had no choice. This power came over me and just made me sin. Sie sagen, Reinhard, ich wollte es wirklich nicht, aber ich hatte einfach keine Wahl. Diese Macht ist über mich gekommen und hat mich einfach zum Sündigen gebracht. But the Bible disagrees with you. The Bible says that this cannot happen because Jesus is the one who's taking care of you and protecting you. Aber die Bibel ist da andere Meinung. Die Bibel sagt, dass dies nicht geschehen kann, weil Jesus sich um dich kümmert und dich beschützt. What the teaching of the Bible is very different. It is that we are led away by our own desires. Die Bibel lehrt etwas ganz anderes. Wir lassen uns von unseren eigenen Begierden verführen. Not by the devil is suddenly going to overcome us and now we did things we never wanted to do. Nicht vom Teufel, der uns plötzlich überwältigt, so dass wir Dinge tun, die wir nie tun wollten. My dear friend, Romans chapter 7, where Paul says, the things I do, I don't want to do, and the things I want to do, I don't do, that's not the Christian life. Mein lieber Freund, Römer 7, wo Paulus sagt, die Dinge, die ich tue, will ich nicht tun, und die Dinge, die ich tun will, tue ich nicht, ist nicht das christliche Leben. Paul is saying that this is what happens if you by your own strength try to overcome a sinful lifestyle. You will always be stuck. Paulus sagt, dass dies geschieht, wenn du versuchst, einen sündigen Lebensstil aus eigener Kraft zu überwinden. Dann wirst du immer stecken bleiben. But he makes it very clear in Romans chapter 6, 7 and 8. Aber er macht in Römer 6, 7 und 8 sehr deutlich, that we have died to sin, nobody can make us sin, and if we learn to surrender our bodies to God, we will not sin. Dass wir der Sünde gestorben sind, dass uns niemand zur Sünde zwingen kann und dass wir nicht sündigen werden, wenn wir lernen, unseren Leib Gott hinzugeben. But remember, the devil is a liar. He works with two things, lies and deception. Vergiss aber nicht, der Teufel ist ein Lügner. Er arbeitet mit zwei Dingen, Lügen und Täuschung. And if he keep continually convince you that he can overcome you to make you sin and you can't defend yourself, then that's what will happen. Wenn er dich fortwährend davon überzeugen kann, dass er dich überwältigen und zum Sündigen bringen kann und dass du dich nicht wehren kannst, dann wird genau das passieren. But it will happen because of your heart belief, not because the devil can do that. Doch das wird aufgrund deines Herzensglaubens geschehen, nicht weil der Teufel das kann. So start to declare over your life, I'm protected by Jesus himself and no devil can ever overcome me. Fang also an, über dein Leben zu deklarieren, ich werde von Jesus selbst beschützt und kein Teufel kann mich jemals überwältigen. Let's live in a victory that glorifies the work of our Jesus Christ on the cross. Lass uns in einem Sieg leben, der das Werk unseres Jesus Christus am Kreuz verherrlicht. Let's go tomorrow to verse 19 and we are coming to the end and I will see you tomorrow. Wir machen morgen mit Vers 19 weiter und nähern uns dann dem Ende. Bis morgen.